Orchester der Äonen aus 12,5 Versen Johannes R. Bechers. Die Zimbeln rasen durch die Dämmerungen, von Abgrundorgeln donnernd umstimmt. Es kollern Flöten wimmernd im Gerölle, ein Holzklavier im Automate singt. Ha! Jedes Hautquadrat betupfen Trommeln, der Liebesharfe weicher Ton längst barst. Aus Tubaschößen wirr Gesänge prallen, es rasseln Geigen, Geigen, tödlich schrill. Posaunen, Echo aus Versteck und Ecken. Ein Cello dunkler unter Brücken wühlt. Wir wallen, von Trompetenbraus umbrandet, ein finsteres Vieh, die fette Pauke grunzt.